dich ganz einfach eingezogen. Wusstest nicht, wohin die Reise geht. Hast gedacht, die Brüder zu befreien. Wusstest nicht, dass Putin böse ist. All die Menschen, die um die Freiheit kämpfen, trittst du gerade mitten ins Gesicht. Schließt euch schnell des Bruders Kampfe an, damit die Russenwelt ne bessere werden kann. Schließt euch zusammen, gebt euch eure Hand, damit die Despoten vertrieben werden aus dem Land. Manipulationen durch die ganzen Medien, Manipulationen in der ganzen Welt. Manipulationen. Euch schnell des Bruders Kampfe an, damit die Russenwelt ne bessere werden kann. Schließt euch zusammen, gebt euch eure Hand, damit die Despoten vertrieben werden aus dem Land.